Kundgabe 3479. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.05.1945. Weltuntergang. Der Weltuntergang ist das Ende einer Erlösungsperiode und der Anfang einer neuen Epoche, die wieder die Erlösung des noch unfreien Geistigen zur Bestimmung hat. Es wird vorerst die Erde als solche sich völlig verändern, das heißt, ihre Außenform bleibt nicht die gleiche, sondern die Erdoberfläche wird gänzlich zerstört durch Kräfte des Erdinneren. Und es hat dies verständlicherweise ein Vergehen jeglicher Kreatur auf der Erde zur Folge. Alle Lebewesen, Tier- und Pflanzenwelt wird vernichtet. Und selbst die härteste Materie, das Gestein, erfährt eine Veränderung in sich. Und es bedeutet dies für die auf Erden lebende Menschheit das Ende, den Untergang dessen, was ihrem Auge ersichtlich ist, wenngleich die Erde als Gestirn noch bestehen bleibt. In Gottes ewigem Heilsplan ist diese Veränderung der Erde vorgesehen als ein Mittel zur Rückgewinnung des Geistigen. Und so wird unweigerlich eintreten, was Gott seit Beginn dieser Erlösungsepoche verkündet hat, durch Seher und Propheten. Die Menschen aber glauben es nicht und werden daher in tiefste Verzweiflung fallen, so sie unvorbereitet dieses Ende erleben. Das alles Geschehen, jegliches Schöpfungswerk und jedes Geschöpf, nur das geistige Ausreifen zum Ziel hat, ist den Menschen fremd. Und da sie nicht mit dem geistigen Auge das Erdenleben betrachten, sehen sie nur den Ablauf irdischer Ereignisse und verneinen auch jede kosmische Veränderung, so auch einen Untergang dieser Erde. Und sie sind schwer zu belehren und darum auch nicht zu bewegen, ihr Leben dem nahen Ende entsprechend umzustellen und sich vorzubereiten. Jeden Hinweis lehnen sie ab und sind mehr denn je irdischen Gütern verfallen, deren Anstreben sie gänzlich vom geistigen Streben fernhält. Und selbst die Not macht sie den Vorstellungen nicht zugänglicher, die aus dem geistigen Reich gedanklich oder durch Mittler sie berühren. Und darum rückt auch die Zeit immer näher, wo die alte Erde aufgelöst wird, weil eine Änderung des Denkens, ein geistiger Aufstieg unter der Menschheit nicht mehr zu erwarten ist. Also sind die Menschen selbstbestimmend, wann das Ende ist. Denn Gott ersah den Willen der Menschen von Ewigkeit. Er ersah die völlige Abkehr dieser von sich und er ersah die Zwecklosigkeit eines Fortbestehens der alten Erde. Und in seiner erbarmenden Liebe wendet er neue Mittel an, um die Seelen der Menschen zu gewinnen. Er lässt eine neue Erde erstehen, die das gefallene Geistige wieder in sich birgt, das nun zwar wieder den qualvollen langen Gang durch die neue Schöpfung gehen muss, jedoch einmal wieder die Möglichkeit hat, im freien Willen Gott zuzustreben und sich zu erlösen aus der Form. Und er sucht den Menschen der alten Erde noch in der letzten Zeit diesen erneuten Gang durch die Schöpfung zu ersparen, indem er sie immer und immer wieder hinweiset auf das Ende, auf die Stunde des Gerichtes und die Verdammung, indem er Redner unter ihnen erstehen lässt, die sein Wort verkünden, die den Menschen die Folgen ihres Lebenswandels vorstellen sollen, um sie zu bewegen, ihren Willen zu wandeln. Es werden aber in der letzten Zeit alle verfolgt werden, die Gottes Wort predigen. Und es wird dies die schwerste Zeit sein für die Gläubigen, denen jeglicher Halt dadurch genommen werden soll. Doch dann offenbaret sich Gott selbst den Seinen, und sein Wort wird mittelbar und unmittelbar ihnen ertönen. Er wird unter den Gläubigen Menschen erwecken, durch deren Geist er sich kundgibt. Und die Seinen werden gestärkt sein und ihren Glauben festigen. Sie werden voll Zuversicht das Ende erwarten, sie werden standhalten und allen Drohungen durch die Welt trotzen. Denn sie fühlen ihren Vater in der Nähe und alle Furcht und Bangigkeit fällt von ihnen ab, so wie sein Wort vernehmlich ertönt. Und er wird mitten unter denen sein, die nach ihm Verlangen tragen. Er wird sich ihnen zeigen und durch seine Gegenwart tiefsten Frieden in die Herzen derer senken, die seiner Nähe würdig sind. Und ihr Bekennermut wird wachsen. Sie werden ohne Scheu für den Namen Gottes eintreten, sie werden sich als Anhänger Christi bekennen und den Tod nicht fürchten. Sie werden sein Kommen erwarten und hoffen auf die Erlösung aus größter Not. Doch die Schar der Gläubigen wird klein sein. Inmitten lebender Teufel werden immer nur wenige sein, die Gott im Herzen tragen und in inniger Verbindung stehen mit ihm. Und wo Gott selbst weilet sichtbar oder unsichtbar den menschlichen Augen, werden die Teufel machtlos sein, wenngleich sie den Anhängern Jesu nach dem Leben trachten und alle erdenklichen Mittel anwenden, um sie ihm abtrünnig zu machen. Die Kraft Gottes ist stärker, und ihr gegenüber ist selbst der Gegner Gottes machtlos. Und das Ende wird kommen, wenn die Not unerträglich erscheint. Dann wird der Herr selbst kommen in den Wolken und die Seinen heimholen in sein Reich. Dann wird die alte Erde vergehen. Es wird ein Untergang sein für alle Menschen, die auf Erden leben. Es ist das Ende einer Erlösungsepoche und der Beginn einer neuen gekommen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.